Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ Kühl. Sputnik. Heimspiel. Heute mit DJ Kö. Catch me on the downslide. Thank you. Look into my eyes. Tell me what I can do. Keep me safe. Different place, different chips. fixiert, da ist ein Schalter an mir. Selbst wenn du ihn berührst, kann mir nichts passieren. Ich hab 5 Meter Mauern und keiner kommt rein. In der 5 Meter Mauern sollte mein Verlass sein. Da ist ein Schalter an mir, der ist eingetoniert, mit Kleber verstopft und mit Gaffer fixiert. Da ist ein Schalter an mir und selbst wenn du ihn berührst, kann mir nichts passieren. Ich hab 5 Meter Mauern und keiner kommt rein. Hinter 5 Meter Mauern sollte mein Palast sein. Ich hab 5 Meter Mauern, ich komm nicht raus, hab hinter 5 Meter Mauern ein Gefängnis aufgebaut. Ich hab 5 Meter Mauern. Business DJ Köln. Sputnik. Heimspiel. Heimspiel. baby. Ready for a brush on my baby. Triple wave, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't performing the work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I can wait to wear the guy on you, girl. Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Köth. Oh, Sputnik Heimspiel. I feel my heart beating, his eyes are beaming. It's got me in a sense of serenity. I wanna walk over and talk to you. Tell you what I'm feeling inside. Wrong if I